Erster Paulus ist ein Diener von Jesus Christus. Gott hat ihn als Apostel ausgewählt. Er soll Gottes gute Nachricht verkünden. Zweiter, diese Nachricht hat Gott schon früher versprochen. Er tat dies durch seine Propheten in den heiligen Büchern. Dritter, es geht um seinen Sohn. Dieser Sohn kam als Mensch aus Davids Familie. Gott hat ihn mit Macht zu seinem Sohn gemacht. Vierter, das geschah durch den Heiligen Geist. Jesus Christus ist unser Herr. Er ist von den Toten auferstanden. Fünfter, durch Jesus haben wir Gottes Güte bekommen. Wir wurden Apostel. Wir sollen alle Völker lehren, an Jesus zu glauben und ihm zu gehorchen. Sechster, ihr gehört auch dazu. Jesus Christus hat euch gerufen. Siebter, an alle, die Gott in Rom liebt. Ihr seid von Gott gerufen und seid heilig. Gott, unser Vater, und der Herr Jesus Christus geben euch Güte und Frieden. Achter, zuerst danke ich meinem Gott für euch alle. Ich danke ihm durch Jesus Christus. Man spricht in der ganzen Welt über euren Glauben. Neunter, ich diene Gott mit meinem ganzen Herzen. Ich diene ihm mit der guten Nachricht von seinem Sohn. Gott weiß, dass das wahr ist. Zehnter, ich denke immer an euch in meinen Gebeten. Ich bitte Gott, dass ich euch bald besuchen kann. Ich hoffe, es ist Gottes Wille. Elfter, ich möchte euch sehr gerne sehen. Ich möchte euch eine geistliche Gabe bringen. Das soll euch stärken. Zwölfter, das bedeutet, wir können uns gegenseitig stärken. Das geschieht durch unseren gemeinsamen Glauben. Dreizehnter, Brüder, ich möchte euch sagen, ich wollte schon oft zu euch kommen. Aber etwas hat mich immer daran gehindert. Ich möchte auch bei euch gute Ergebnisse sehen. So wie bei anderen Völkern. Vierzehnter, ich habe eine Aufgabe für alle Menschen. Das gilt für Griechen und Nichtgriechen. Es gilt für kluge und unkluge Menschen. Fünfzehnter, darum möchte ich euch in Rom sehr gerne die gute Nachricht erzählen. Sechzehnter, ich schäme mich nicht für die gute Nachricht. Denn sie ist Gottes Kraft. Sie rettet jeden, der glaubt. Das gilt zuerst für die Juden. Es gilt auch für die Griechen. Siebzehnter, in dieser Nachricht zeigt Gott, wie er die Menschen richtig macht. Das geschieht nur durch Glauben. In der Schrift steht, wer richtig ist vor Gott, wird durch Glauben leben. Achtzehnten, Gottes Zorn kommt vom Himmel. Er kommt über alle Menschen, die Gott nicht ehren. Er kommt über ihre schlechten Taten. Diese Menschen halten die Wahrheit mit ihren schlechten Taten zurück. Neunzehnter, man kann Gott erkennen. Gott hat es den Menschen gezeigt. Zwanzigster, seit der Weltentstehung sieht man Gottes unsichtbare Dinge. Man sieht sie in seinen Werken. Das sind seine ewige Kraft und seine Güte. Darum haben die Menschen keine Entschuldigung. 21. Sie haben Gott gekannt. Aber sie haben ihn nicht als Gott geehrt. Sie haben ihm nicht gedankt. Ihre Gedanken wurden leer. Ihr Herz wurde dunkel und verstand nichts mehr. 22. Sie dachten, sie wären klug. Aber sie wurden dumm. 23. Sie haben Gottes Herrlichkeit getauscht. Sie haben Bilder von sterblichen Menschen gemacht. Auch von Vögeln, Tieren mit vier Füßen und Kriechtieren. 24. Darum hat Gott sie ihren Wünschen überlassen. Sie folgten den schlechten Wünschen ihres Herzens. So haben sie ihre eigenen Körper entehrt. 25. Sie haben Gottes Wahrheit gegen Lügen getauscht. Sie haben Geschöpfe verehrt und angebetet. Sie haben nicht den Schöpfer verehrt. Der Schöpfer ist für immer zu loben. Amen. 26. Deshalb hat Gott sie ihren schändlichen Leidenschaften überlassen. Ihre Frauen haben natürliche Beziehungen gegen unnatürliche getauscht. 27. Auch die Männer haben natürliche Beziehungen zu Frauen aufgegeben. Sie hatten starke, unnatürliche Wünsche zueinander. Männer taten Schamloses mit Männern. Sie bekamen die Strafe für ihr falsches Verhalten. 28. Sie wollten Gott nicht erkennen. Darum hat Gott sie einem schlechten Denken überlassen. Sie taten Dinge, die nicht richtig sind. 29. Sie waren voller schlechter Taten und Bosheit. Sie waren gierig. Sie waren neidisch, töteten, stritten und betrogen. Sie redeten schlecht über andere. 30. Sie verleumdeten, hassten Gott, waren frech und stolz. Sie prahlten. Sie dachten sich Böses aus. Sie ehrten ihre Eltern nicht. 31. Sie waren unvernünftig und unzuverlässig. Sie waren herzlos und ohne Erbarmen. 32. Sie wissen, was Gott richtig findet. Sie wissen, dass Menschen, die so etwas tun, den Tod verdienen. Aber sie tun es nicht nur selbst. Sie freuen sich auch, wenn andere es tun.